بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أشوف ليش عن بس نزول ذات بس نن نزول كايس بس كثير هات بس من أنا زدت بس إن شاء الله دي بيجي شفسة. Wir haben vor beim letzten Unterricht haben wir über Ghazwat Badr gesprochen, das heißt die Schlacht von Badr. Und die Schlacht von Badr haben wir nur einen Unterricht darüber gemacht, aber sie war wir haben das nur kurz angeschnitten, deswegen werde ich kurz nochmal zusammenfassen, was wir im letzten Unterricht gesagt haben, und dann inshallah an der Stelle weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mittlerweile in Medina, nach Medina ausgewandert, und die Sahaba, die meisten mit ihm ebenfalls. Und es gab immer mal wieder hier und da Konflikte zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Leuten von Quraysh. Aber sie haben also immer mal wieder so sich gegenseitig sozusagen die Karawanen befallen oder etwas in diese Richtung. Aber so eine große Auseinandersetzung wie diesen Fall hat es noch nicht gegeben. Da, was war der Sinn, was war der Grund der Schlacht von Badr? Was war der Auslöser des Ganzen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte erfahren durch einige seiner Leute, dass eine ganz große Karawane nach Mekka kommt, die sehr viel Vermögen von den Leuten aus Quraysh auf sich trägt oder mit sich trägt. Und der Prophet a.s. war mit seinen Freunden aus Mekka vertrieben worden. Und so war es nur rechtmäßig, dass sie diese Karawane einfach für sich nehmen, weil sozusagen sie ihr einen Teil ihres Schadens sich dadurch ausbezahlen lassen. Und der Anführer dieser Karawane war Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte erfahren, wann diese Karawane kommt. Und deswegen ist er alaihi salatu wasallam sehr schnell losgezogen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gewartet auf jeden Einzelnen, dass er sich anzieht und seine Rüstung findet und sich verabschiedet, sondern diejenigen, die gerade bereit waren mitzugehen, die hat er mitgenommen. Und die Sira-Gelehrten sagen, dass es ungefähr 319 Männer gewesen sind von den Sahaba, 100 davon von den Auswanderern, von den Muhajirun, und die restlichen von ihnen waren von den Ansar. Das heißt, die meisten von ihnen waren von den Ansar, was später eine große Rolle spielen wird. Das ist die Überlieferung von Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu ta'ala anhu, und er war selbst bei dieser Schlacht dabei. Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, er durfte nicht mitmachen, weil er noch zu jung war zu diesem Zeitpunkt, und er sagte, dass die Muhajirun, die Auswanderer, mehr als 60 waren und die Ansar mehr als 240 waren. Das heißt also, insgesamt waren sie auch über 300, insofern passen die Überlieferungen alle zusammen miteinander überein. Und wir hatten auch erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchen Sahaba erlaubt hat, zurückzubleiben, nicht mitzumachen. Sogar als der Kampf sozusagen, er hat ihn erlaubt, zu Hause zu bleiben. Und zwar Hudhaifa ibn al-Yaman und sein Vater. Warum? Weil Hudhaifa und sein Vater, sie hatten beide den Leuten von Quraysh versprochen, dass sie nicht gegen sie kämpfen werden. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, auch wenn das unsere Feinde sind, aber ihr beide habt ihnen versprochen, dass ihr nicht gegen sie kämpfen werdet, also dürft ihr zu Hause bleiben und müsst nicht mitmachen. Und auch hat ein, was wir auch erwähnt haben, ist einer der Götzendiener, als er erfahren hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen die Leute von Quraysh vorgehen möchte und diese Karawane einnehmen möchte, hat ihn auch der Eifer gepackt und er hat sich gesagt, ich möchte mitmachen. Weil er hatte sozusagen, sie hatten sozusagen, ihr wisst ja, wer es ist, sie hatten gemeinsame Feinde, und der Prophet alaihi salatu wasallam hat es aber abgelehnt und hat gesagt, inna la nasta'inu bi mushrik, irji' falan nasta'inu bi mushrik, das heißt, kehr zurück, wir werden keine Hilfe suchen bei einem Götzendiener. Und der Mann hat das einmal, zweimal probiert, und jedes Mal hat der Prophet alaihi salatu wasallam bei verschiedenen Schlachten ihn immer wieder abgelehnt, und erst als er den Islam angenommen hatte, hat der Prophet alaihi salatu wasallam ihn mitgenommen. Warum? Weil wenn wir Muslime niemand anderes brauchen, dann ist es besser, wenn die Einheit gewährleistet ist und die Menschen alle unter gleichen Flagge kämpfen und mit der gleichen Absicht kämpfen. damit Allah subhanahu wa ta'ala seinen Sieg versus auf die Muslime herabsendet. Besser als wenn unter ihnen manche Leute sind, die aus anderen Gründen versus sich da engagieren, als Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen zu erlangen. Auch haben wir erwähnt, etwas ganz Interessantes und aber nicht verwunderlich in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar er sallallahu alaihi wasallam und Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib, alle drei, sie haben sich abwechselnd, sind abwechselnd auf dem Kamel geritten. Und die beiden natürlich, logischerweise haben sich gesagt, wie können wir reiten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam läuft neben dem Kamel mit. Deswegen haben sie ihm gesagt, pass auf, du reitest und wir laufen einfach nebenbei mit. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Der erste Satz, ma antuma bi aqwa minni, bedeutet, ihr beide seid nicht viel stärker als ich. Und tatsächlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war stark. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mitgekämpft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte kein Problem gehabt, genau um das Gleiche zu machen wie die anderen auch. Und dann ist noch der entscheidende Satz, er sagte, wala ana bi aghna anil ajri minkum. Das heißt, und ich brauche die Belohnung nicht weniger als ihr beide. Sallallahu alaihi wasallam. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte keine Garantie, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn einfach so ins Paradies eingehen lässt, nur weil er der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet ist, sondern all dies ist die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir alle dringend brauchen. Und wenn das Verhältnis ist zwischen dem Führer und dem Angeführten, dann ist das wirklich das Verhältnis, was Allah subhanahu wa ta'ala was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und deswegen kennen wir die gleiche Geschichte für alle, und die ist vielleicht bekannter, über Umar radiallahu ta'ala anhu, als die Muslime die Leute in die Christen besiegt hatten in Jerusalem und die Bewohner von Jerusalem niemandem, also Al-Quds, niemandem den Schlüssel übergeben wollten als Umar radiallahu ta'ala anhu, weil sie gehört haben, wie gerecht Umar den Menschen gegenüber ist und sie sich bei ihm sicher fühlten. Und er radiallahu ta'ala anhu kam auch abwechselnd geritten mit seinem Diener. Und ihr wisst dann die berühmte Geschichte, als sie kurz vor Jerusalem ankamen, wer war dann dran mit Reiten? Natürlich sein Diener. Und Umar ist gelaufen. Und dann hat der Diener zu ihm gesagt, pass auf, wir kommen jetzt in Jerusalem an und du bist der Führer der Gläubigen und so weiter und so fort. Du solltest derjenige sein, der reitet. Und ich sollte derjenige sein, der neben ihm läuft. Und er hat es abgelehnt, radiallahu ta'ala anhu, weil er sich sagte, bin ich etwa etwas Besseres als die anderen Menschen? Nein, ist er nicht. Und deswegen hat er das vorgemacht, beziehungsweise in Wirklichkeit hat er es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachgemacht. Und so wirst du jede Eigenschaften über den Sahaba finden, dass der Prophet alaihi wasallam ihnen vorausgegangen ist. All dies hatten wir erwähnt und wir waren zuletzt stehen geblieben bei der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Medina verlassen hat, hat er dafür gesorgt, dass die Leute nicht alleine sind, sondern er hat Ibn Maktum radiallahu ta'ala anhu eingesetzt, dass er für die Leute vorbetet als Imam. Und er hat Abu Lubaba, als er zurückkehrte, auch eingesetzt gehabt als Statthalter in Medina, solange er dort war. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Tayyib. Jetzt an dieser Stelle waren wir stehen geblieben. Abu Sufyan war einer der Führer von Mekka oder der Qurayshiten. Aber zu diesem Zeitpunkt damals, er war noch kein Muslim, er war noch ein Mushrik. Und Abu Sufyan bekannterweise hat den Islam erst angenommen, als Mekka befreit worden war oder beziehungsweise erobert worden war. Und als Abu Sufyan mitbekommen hatte, dass die Muslime es auf die Karawane ausgesehen haben, hat er seinen Weg geändert. Wie hat er das mitbekommen? Ganz einfach, er hat auch seine Spione in der Gegend, die ihm diese Nachrichten mitgeteilt haben. Er hat also seinen Weg geändert und er hat den Leuten in Quraysh mitgeteilt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ganz wenigen Menschen losgezogen ist, mit ungefähr 300 Leuten. Deswegen, das ist jetzt eure Möglichkeit, ihn für alle Male zu töten und zu erledigen, sodass der Islam verschwunden ist und entschwunden ist. Und das war natürlich der Hauptbeweggrund, liebe Geschwister, war nicht unbedingt jetzt den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erledigen, sondern ein zweiter wichtiger Grund ist die Handelskarawane, weil daran ist ihr ganzes Vermögen und sie leben davon, sie leben vom Handeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nämlich gesagt über diese Handelskarawane: "Hadihi 'iru Quraysh fiha amwaluhum fa'akhriju ilayha la'alla Allah yunaffirukumuha." Das heißt, er sagt, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die Handelskarawane von Quraysh, auf ihr befindet sich ihr gesamtes Vermögen, also ein großer Teil ihres Vermögens. Und dann sagte er, zieht hinaus, auf das Allah sie euch als kampflose Beute geben möge. Das bedeutet, kampflose Beute bedeutet, dass du eine Beute machst, ohne deswegen extra gekämpft zu haben. Und die Quraysh haben sich gegenseitig angefeuert, mitzumachen bei diesem Kampf. Und sie haben sogar diejenigen Menschen, die nicht hinausgezogen sind, obwohl sie jemand anderes für sich geschickt haben, also manche haben gesagt, statt dass ich hinausgehe, ich schicke einen Sklaven oder jemanden an meiner Stadt. Auch diese Person haben sie aufs Schärfste kritisiert. Warum? Weil hier geht es um ein Vermögen. Und hier geht es um Ehre. Und es ziemt sich nicht, dass man bei solchen Ereignissen zurückbleibt. Und das gehörte auch zur Ehre der damaligen Araber. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in seiner Hand oder in seiner Macht sind einige Qurayshiten gefallen. Das heißt, manche der Qurayshiten sind gefangen genommen worden von den Muslimen als Kriegsgefangene. Das heißt, man hat sie sozusagen festgenommen, ohne dass die anderen es mitbekommen haben. Und man hat sie dann ausgefragt und durch sie herausgefunden, wie viele Menschen die Quraysh denn sind. Und der Prophet a.s.w. hat dadurch erfahren, wie viele sie sind erstens und wer ihre Anführer sind. Und wie hat er das gewusst? Er hat sie einfach gefragt, wie viele Kamele schlachten sie pro Tag? Und sie sagten, wie viele Kamele schlachten sie pro Tag? Und dann wussten sie dadurch, wie viele Menschen es sind. Und sie haben dann erfahren, dass sie 1000 Menschen waren, die Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Qawmu alfun kullu jazurin li mi'atin. Das heißt, die Menschen, sie bestehen aus 1000, denn jedes Kamel ist für 100 Menschen. Jedes Kamel, das geschlachtet wird, das Fleisch reicht dann für 100 Leute. Und deswegen, und weil es 10 waren, wussten sie, dass sie jetzt ungefähr 1000 Menschen gewesen sind. Und auch konnte man das öfter herausfinden, nebenbei bemerkt, an den Knochenresten, Überresten. Die Leute haben nicht ihre Mülltonnen dabei gehabt und dann den Müll sortiert nach Biomüll und weiß ich was und dann irgendwo reingehen. Sondern sie haben ihre Kamele vielleicht einfach oder die Knochen niederlegen gelassen. Und dann konnte man erkennen, wie frisch das Tier war, das geschlachtet war. Und dann sieht man auch, wie viele Menschen dort ungefähr gewesen sein mussten. Tayyib. Jetzt, liebe Geschwister, dieses Ereignis hat uns der Koran al-Karim schön dargestellt. Und zwar, wenn wir aufschlagen in Surat al-Furqan auf der Seite 177, lese ich euch folgende. Also Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt jetzt dieses Ereignis, was wir gerade eben ungefähr gehört haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala ab der 5. Ayah: So wie dein Herr dich aus deinem Haus hinausziehen ließ mit der Wahrheit, während es einer Gruppe der Gläubigen wahrlich zuwider war. Also kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Manchen, also das gemeint ist, weil manche Gläubige, ihnen war das zuwider. Warum? Weil sie sind hinausgezogen, um die Karawane zu bekommen. Aber die Karawane hat ihren Weg geändert und stattdessen sind sie einer Armee gegenübergestanden, die dreimal so groß war wie sie selbst. Während es einer Gruppe der Gläubigen zuwider war und sie mit dir über die Wahrheit stritten, nachdem es klar geworden war, als ob sie in den Tod getrieben würden, während sie zuschauten. Die Leute hatten Angst, logischerweise, weil sie waren noch nicht vorbereitet auf diesen Kampf. Allah sagte, und als Allah euch versprach, dass die eine der beiden Gruppen euch gehören sollte und ihr es lieber gehabt hättet, dass diejenige ohne Kampfkraft euer sein sollte. Was heißt das? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen versprochen, wie wir sehen werden im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, entweder werdet ihr die Handelskarawane bekommen oder ihr werdet gegen die Quraysh im Krieg gewinnen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vorher schon versprochen. Und trotzdem, manche von ihnen, wie Allah sagte, und ihr es lieber gehabt hättet, dass diejenige ohne Kampfkraft euer sein sollte. Das heißt, sie hätten es bevorzugt, die Handelskarawane zu bekommen. Aber Allah will mit seinen Worten die Wahrheit bestätigen und die Rückkehr der Ungläubigen abschneiden. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass an diesem Tag die Muslime gewinnen gegen die Kuffar, sodass sie einen großen Verlust erlangen und dass dies eine zweifellos ein Grund dafür für später, dass Mekka nachher befreit worden ist und die Kuffar zurückgetrieben worden sind. Insofern, liebe Geschwister, war diese Situation keine einfache Situation für die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil sie eben unvorbereitet waren und weil es eben die erste große Schlacht war und man auch gleichzeitig in geringer Zahl war. Ein weiteres Problem kam hinzu, was die Ansar angeht. Wir haben vor mehreren Unterrichten schon darüber gesprochen, dass die Ansar, radiallahu ta'ala, das heißt diejenigen Muslime aus Medina, das heißt die muslimisch geworden sind, in Medina. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt, deswegen heißen sie Ansar. Nasara heißt jemandem helfen, unterstützen. Und diese Ansar, radiallahu ta'ala anhum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sie hatten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet, ihn zu unterstützen. Aber eben nicht in allen Fällen. Oder anders ausgedrückt, der Treueschwur, die Bay'a der Ansar radiallahu anhum, beinhaltete nicht klar und deutlich, dass sie auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam in solchen Situationen unterstützen müssen. Die vorigen, oder was beinhaltete diese Bay'a? Was beinhaltete dieser Treueschwur? Er beinhaltete, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sobald er in Medina ankommt, werden sie ihn beschützen. Ja? Deswegen hatten sie zu ihm gesagt, Ya Rasulallah, inna bura'a'u min dhimamika, hatta tasila ila diyarina, fa'idha wasalta ilayna fa'anta fi dhimmatina, namna'uka ma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana. O Gesandter Allah, das war also beim Treueschwur, ja? Treueschwur heißt, du schwörst bei Allah subhanahu wa ta'ala oder versprichst in diesem Fall dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass du ihm gehorchen wirst bis an dein Lebensende. Das ist grob ausgedrückt. Er hat eine bestimmte Formel gerade für die Frauen. Aber das ist die grobe Bedeutung davon. Sie sagten, O Gesandter Allahs, das war beim Treueschwur, also ein paar Jahre vorher jetzt, ja? O Gesandter Allahs, bis du zu uns nach Medina kommst, sind wir vollkommen unschuldig. Das heißt, wenn dir etwas passiert, auf dem Weg zu uns, bei der Auswanderung in Mekka, bitte zieh uns dafür nicht verantwortlich. Da sind wir nicht dafür verantwortlich. فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا, wenn du aber zu uns angekommen bist, dann bist du in unserem Schutz. Und wir werden dich verteidigen vor allem, wovor wir auch unsere eigenen Kinder und unsere eigenen Frauen verteidigen. Das heißt also, sie haben ihm versprochen, ihn innerhalb von Medina zu verteidigen vor jeglichem plötzlichen Angriff. Und deswegen, vor der Schlacht von Badr, als nun klar war, dass die Karawane ist weg, es bleibt nur noch die Quraysh vor sich. Und wie viel waren sie? Gut 300. Wir haben gesagt, 100 von den Ansar und über 200, 100 von den Muhajirin und über 200 von den Ansar. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute versammelt und hat sie um Rat gefragt. Und er hat ihnen mitgeteilt, was die Quraysh vorhaben, was er herausgefunden hat. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala war der Erste, der aufgestanden ist. Radiallahu ta'ala anhu. Er war wieder einmal derjenige, der allen Menschen im Guten vorausgegangen ist. Er hat etwas gesagt, etwas Schönes, Gutes, im Sinne von, O Gesandter Allahs, wir sind dabei, keine Frage. Also du kämpfst, wir kämpfen mit, auch wenn wir nicht vorbereitet sind, solange du der Meinung bist, das ist richtig, wir sind dabei. Als zweites stand auf Umar radiallahu ta'ala anhu. Auch nicht weit hergeholt, weil er eben auch von dieser Ummah der zweitbeste und zweitedelste Mensch ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden sein. Und deswegen heißt es in vielen Hadithen, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat, ich bin mit Abu Bakr und Umar unterwegs gewesen, ich bin mit Abu Bakr und Umar dorthin gegangen, ich bin mit Abu Bakr und Umar nach Hause gegangen und so weiter und so fort. Warum? Weil sie ihn sehr viel begleitet haben, mögen sie beide mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden sein. Als drittes stand ein weiterer Sahabi auf, Al-Miqdad ibn Amr, radiallahu ta'ala. Er sagte, Ya Rasulallah, O Gesandter Allahs, Imdi lima araka Allah, fa nahnu ma'aka. Wallahi la naqulu laka kama qala banu Israila li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Bevor ich dieses Ayah übersetze, ganz kurz, der Prophet Musa alayhi salatu wassalam Jerusalem befreien wollte, wie es in Surat al-Ma'ida der Hinweis ist, haben sich ein Teil der Kinder Israels quergestellt. Und sie wollten nicht mit dem Propheten kämpfen. Wollten sie nicht. Und sie haben gesagt, und das ist die Unverschämtheit, die sie besessen haben, sie haben gesagt, geh du zusammen mit deinem Herrn und kämpft ihr beide zusammen allein. Wir wollen nicht mit euch. Wir bleiben sitzen. Warum? Weil da waren Bewohner, über die man sagt, dass sie stark waren, kräftig waren. Sie hatten Angst, gegen sie zu verlieren. Deswegen haben sie gesagt, nein, wir gehen erst dorthin, wenn die anderen draußen sind. Wir gehen rein, wenn die Kämpfe, also Quatsch eigentlich, kann man sagen, ja. Sie haben gesagt, geh du alleine, Musa, mit deinem Herrn und kämpft ihr beide doch alleine. Wir wollen nicht mit. Und deswegen, als Al-Miqdad, radiallahu ta'ala anhu, hier aufgestanden ist und die Rede gehalten hat, hat er gesagt, O Gesandter Allahs, geh ruhig und mach das, was Allah dir als richtig gezeigt hat. Und wir sind mit dir. Und wir schwören bei Allah, wir werden dir nicht dasselbe sagen, wie die Kinder Israels damals zu Musa gesagt haben, als sie sagten, geh du mit deinem Herrn und kämpft ihr beide zusammen, wir bleiben sitzen. Sondern wir sagen zu dir, geh du und kämpfe zusammen mit deinem Herrn und wir werden zusammen mit dir kämpfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Also wissen wir, dass Surat al-Ma'ida zu diesem Zeitpunkt schon herabgesandt worden war. Oder? Das ist doch ein schöner Nutzen. Ja, so dass so dadurch durch solche Geschichten wissen die Tafsir-Gelehrten und wissen, Surat al-Ma'ida gehört zu den ersten Suren auch, die herabgesandt worden ist, logischerweise, weil wenn Schlacht Badr im zweiten Jahr war von nach der Hijra und Surat al-Baqarah die erste Sura war, dann können wir ungefähr sagen, dass Baqarah und danach schnell danach Surat al-Ma'ida herabgesandt worden ist. Und dann sagte er radiallahu anhu, فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرَكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دُونَهُ حَتَّى تَبْلُغَهُ. Er sagte, radiallahu anhu, als abschließenden Satz, und ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, selbst wenn du reisen würdest, bis zur Ortschaft Birak al-Rimad, so würden wir zusammen mit dir, die dort unten bekämpfen, damit du dorthin gelangen kannst. Birak al-Rimad, liebe Geschwister, wenn ihr euch die arabische Halbinsel vorstellt, und ich hoffe, jeder hat ein kleines Bild so von arabischen Halbinseln, dann wisst ihr, unten, ganz unten ist irgendwo der Jemen, und dann kommt ein Meer, und da unter, drunter, geht es weiter mit der afrikanischen Insel, mit dem afrikanischen Kontinent, meine ich, Entschuldigung. Und diese Ortschaft liegt ganz unten auf dem Weg eben nach Abyssinien. Abyssinien ist Äthiopien und Umgebung. Also einfach ganz runter gehen, das ist von der arabischen Halbinsel ganz runter. Irgendwann kommt man ans Meer und darüber kommt der afrikanische Kontinent und dort befindet sich das heutige Äthiopien, aber eigentlich das Abyssinien. Das ist die Gegend von Abyssinien. Das ist auf Arabisch Al-Habasha. Und das ist die Ortschaft, wo eben Bilal Al-Habashi, radiallahu ta'ala anhu, und andere, also dahergekommen ist. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Das heißt, südlich vom Jemen, nach dem Roten Meer da unten. Ja. Diese Stadt befindet sich 5 Nächte entfernt von Mekka. Früher hat man die Entfernungen angegeben mit Tagesreisen. Das heißt, man hat eine Entfernung, für die man 5 Nächte braucht. Und das sieht man öfter. Das heißt, wie weit ist die Entfernung? Ein Tag. Wir können das gar nicht vorstellen. Ein Tag, weil ein Tag kommt drauf an, mit welchem Gefährten. Nee, gemeint ist, ein Tag, versus wenn du mit dem Kamel reist. Ja. Mit einem berechnet, dass das Kamel natürlich auch Pausen braucht. Kamel kann nicht 24 Stunden durchlaufen. Das heißt, er will mit ihnen sagen, O Gesandter Allahs, egal wie weit du verreisen wirst, wir werden mit dir mitziehen. Und das ist auch die richtige Antwort, die man dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam zugegen hat. Der Prophet alaihi sallallahu alaihi wa sallam, wie hat darauf reagiert? Er hat was Gutes gesprochen für ihn und hat für ihn Dua gemacht. Das ist natürlich für ihn sehr gut, aber es weist darauf hin, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam noch nicht ganz begeistert war von diesen Sachen. Warum? Weil Abu Bakr und Umar und diese Leute, möge Allah zufrieden sein, erstens sind sie Muhajirin. Das heißt, sie sind Leute, die ausgewandert waren. Das heißt, sie sind Leute, die sowieso alles zurückgelassen haben, was ihnen gehört hat. Das heißt, sie haben auch nichts in Medina, was sie unbedingt dort festhalten würde. Sie haben ihr ganzes Hab und Gut und ihre Familien aufgegeben, um mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auszuwandern nach Medina. Jetzt statt Medina geht es eben ein bisschen weiter in die nächste Stadt. Wo ist der Unterschied? Also sie haben dort keine Zuhause aufgebaut, sie haben dort keine, noch kein Leben aufgebaut, wie sie damals hatten, irgendwie zur Zeit, wo sie noch in Makkah gewesen waren. Sondern, das war der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass diese Muhajirun, sie hatten, das Problem war bei den Ansar. Die Ansar, wie wir angedeutet haben, sie hatten den Treueschwur geleistet, für was? Nur den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschützen, für Medina. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartet, dass der Mensch, wenn er gläubig ist, dass er auch mit dem Propheten weitergeht, egal wo er hingeht. Aber die Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann von ihnen nicht mehr verlangen, als er von ihnen akzeptiert hat als Islamannahme. Also wenn sie gesagt haben, wir sind Muslime, wir nehmen an und wir leisten die Treue und der Schwur lautet so und so und so, dass wir dich beschützen in Medina, und jetzt plötzlich verlangt er von ihnen mehr, dann hätten sie das Recht zu sagen, Moment, wir sind Muslime geworden unter diesen Bedingungen, warum verlangst du von uns jetzt mehr, als wir müssen? Ja? Und das wäre ihr Recht gewesen, wenn man das wortwörtlich nimmt, den Treueschwur. Und so ist es ja auch. Deswegen, nachdem diese drei Leute aufgestanden sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal gesagt, ich möchte noch weiteren Rat hören von euch. Warum? Weil er wollte, dass endlich einer von den Ansar aufsteht und was sagt. Sie waren nämlich auch viel mehr. Wer ist dann aufgestanden von den Ansar? Sa'd ibn Mu'adh radiallahu ta'ala. Er sagte, Wallahi, laka annaka turiduna ya Rasulallah. Er sagte radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, als ob du uns meinst, wie Ansar. Er hat verstanden. Also nach dem dritten haben sie verstanden, einer von ihnen ist gemeint. Und er sagte, jawohl. Der Gesandte Allah sagte, jawohl. Nicht so, es ist, nein, ich meine euch nicht direkt, aber gut, wenn du schon dran bist. Er hat gesagt, ja, ich meine euch. Endlich. Also kommt mal einer von euch, ja. Und dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, und er spricht jetzt für den Namen der Ansar. Er sagte, wir haben dir geglaubt. Das heißt, wir sind dir gefolgt. Wir glauben, dass du die Wahrheit sprichst. Und wir haben bezeugt, dass das, womit du entsandt worden bist, die Wahrheit ist. Und wir haben dir unser Versprechen gegeben und geschworen, dass wir dir hören, auf dich hören und dir gehorchen werden. Deswegen zieh los, o Gesandter Allahs, egal wo du hin du willst, wir werden mit dir zusammen sein. Ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, selbst wenn du das Meer durchqueren würdest, würden wir es mit dir zusammen durchqueren. Und kein einziger von uns würde zurückbleiben. Und wir würden es verabscheuen, wenn du morgen auf den Feind triffst ohne uns. Und du wirst sehen, dass wir geduldig sind, wenn es um den Kampf geht. Und du wirst sehen, dass wir standhaftig sind, wenn wir auf die Feinde treffen. Und wir erhoffen uns bei Allah, dass er dir etwas von uns zeigen wird, was deine Augen erfreuen wird. Deswegen ziehe los im Segen Allahs. Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zufrieden geworden. Und er war glücklich darüber, über die Aussage von Sa'd radiallahu anhu und über seine Dynamik und über seine Munterkeit, ja. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, siru wa abshiru, fa inna Allah qad wa'adani ihda al-ta'ifatayn. Er sagte, zieht los und seid frohen Mutes. Das heißt, freut euch, denn Allah hat mir gerade versprochen, dass wir eine von diesen beiden Dingen bekommen werden. Entweder die Handelskarawane, also, oder den Sieg gegen die Quraysh. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Wallah, laka'anni anzuru ila masari'il qawm. Er sagte, Wallahi, ich schwöre bei Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ob ich gerade ihre Todesstellen mit meinen eigenen Augen vor mir gerade sehe. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gehofft und wie eine Vision gehabt, dass er sie schon vor sich sieht, wo wer sterben wird. Und das war auch tatsächlich so. Er hat den Menschen nachher mitgeteilt, an welcher Stelle wer wo sterben wird, sallallahu alaihi wasallam, von den Leuten von Quraysh. Das alles als Barmherzigkeit von Allah und dass die Herzen beruhigt sind und dass die Herzen wissen, dass er der wahre Gesandte ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, diese Rede von Sa'd ibn Mu'ad ist in die Geschichte eingegangen. Deswegen haben sie sind in den Hadithen überliefert worden und auch in den Sira-Bücher überliefert worden, weil diese Rede ist eine gewaltige Rede. Und es gibt einen Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt, inna minal bayani la sihra. Das heißt so viel wie sinngemäß, dass manche Worte, sie haben die Wirkung wie Zauberei. Also was ich damit sagen will, ist, dass Worte bewirken manchmal Großes in den Herzen von anderen Menschen. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen. Also wenn man als Prediger eine Predigt hält oder wenn man zusammen mit seinen Geschwistern sitzt und sie aufmerksam macht auf etwas oder sie aufmuntert oder sie aufheitert, sie irgendwie versucht anzuspornen, irgendetwas Gutes, was Gutes für uns alle, auch wenn du über etwas sprichst, was jeder schon weiß, auch wenn du sprichst über das Spenden, über das Beten, über das Nachtgebet oder was auch immer, wenn du über solche Themen sprichst mit deinen engsten Freunden, die mit dir zusammen sind, du weißt nicht manchmal, was für eine Auswirkung diese Worte haben auf die anderen Menschen. Und deswegen diese Rede, wie sie erstens, es reicht schon, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Zweitens hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam glücklich gemacht. Und wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam zufrieden stellt, der stellt Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden. Allah sagt im Koran, man yut'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Das heißt, wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Und tatsächlich hat er, radiallahu ta'ala an, natürlich sein Wort gehalten und die Ansar ebenfalls. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat eben, wie die Sahaba ihm gehorchen und wie sie mutig sind und wie sie sich alle einig sind darüber, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen losziehen müssen und wie sie alle es lieben, sich selbst und ihr Vermögen und ihre Kinder zu opfern für den Islam, als er das alles gesehen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen, die Armee zu ordnen auf eine bestimmte Art und Weise. Und es ist überliefert worden, dass er verschiedene Fahnen verteilt hat, unter anderem eine weiße Fahne an Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu und zwei weitere schwarze Fahnen für Ali ibn Abi Talib und Sa'd ibn Mu'adh ebenfalls. Und das ist auch eine natürliche der Taktiken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er die Fahnen verteilt hat an verschiedene Leute. Weil Ali ibn Abi Talib ist einer von Quraysh. Das heißt, er ist aus Mekka. Erstens ist er aus Mekka. Das ist wichtig, weil die Feinde sind aus Mekka. Zweitens, er ist, radiallahu anhu, ein Auswanderer, ein Muhajir. Und Sa'd ibn Mu'adh, wie wir gerade eben erfahren haben durch seine Rede, er ist einer von Ansar. Insofern musste jeder auch irgendwie ein Wir-Gefühl haben und das Gefühl haben, dass er Bedeutung hat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Die Quraysh auf der anderen Seite, sie wurden sich uneinig. Manche von ihnen haben gesagt, lass uns lieber zurückkehren. Wir möchten nicht gegen die Muslime kämpfen. Warum? Weil, auch wenn die Muslime vorhatten, jetzt unser Karawane einzunehmen, uns zu schaden und so weiter und so fort, aber trotzdem, die Leute von Quraysh wussten, dass wenn sie jetzt kämpfen gegen diese Muslime, werden sie gegen ihre eigenen Verwandten kämpfen. Und der Vater wird gegen seinen Sohn kämpfen. Und der Sohn wird gegen seinen Vater kämpfen. Und ein Bruder wird gegen seinen Bruder kämpfen. Und ein Qurayshi wird kämpfen gegen einen ehemaligen Nachbarn, einen ehemaligen Freund und so weiter und so fort. Und wenn der eine den anderen tötet, dann kann es Konflikte geben, auch wieder bei Quraysh zu Hause. Weil die sind zwar alle Götzendiener, aber trotzdem so stark in der Religion sind sie auch wieder nicht. Also manche von ihnen werden auch sauer, wenn sein Sohn getötet wird von seinem Nachbarn. Klar, ja. Das heißt also, so groß war die Liebe der Religion auch nicht, dass sie solche Sachen einfach beiseite stecken. Und deswegen waren sie darüber sich uneinig, aber im Endeffekt hat die Meinung von Abu Jahl gesiegt und wie heißt es? Und er war darauf bedacht und er hat darauf bestanden, dass sie gegen die Muslime vorgehen werden. Und wie gesagt, seine Meinung hat gewonnen, sozusagen, obliegt. Aber es zeigt, dass sie sich nicht alle einig waren. Im Gegensatz zu den Sahaba. Sahaba, die Quraysh, die Muhajirun sowieso. Und nachher die Ansar waren auch alle einig, dass sie mitmachen. Aber bei den Quraysh, die waren sich nicht alle einig. Warum? Weil das gemeinsame Ziel ist ja nur das Geld. Oder die Machtstellung, die sie haben in Mekka. Oder in der arabischen Halbinsel. Das ist kein Ziel, wie zum Beispiel die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Auch die Qurayshiten haben ihre Spione ausgeschickt. Und sie haben erfahren, wie viele Muslime dort sind. Und daraufhin hat Abu Jahl Dua gemacht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa atana bima la na'rif fa'ahinhu al-ghadah. Er sagte, Abu Jahl sagte, mach auch Dua, weil er glaubt auch an Allah. Sein Problem ist, er macht manchmal Dua zu Allah und manchmal Dua zu anderen außer Allah. Das ist sein Problem, das ist alles. Gibt es keinen großen Unterschied. Weil der Unterschied zwischen La ilaha illallah und den Götzendienern ist, dass sie eben nicht sagen La ilaha, sondern sie sagen Allah und noch andere Ilah und noch andere Götter. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen uns und ihnen. Er sagte, Abu Jahl in seinem Dua sagte, O Allah, derjenige von uns, gemeint ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, und auf der anderen Seite die Quraysh. O Allah, derjenige von uns allen, der dafür gesorgt hat, der wirklich dafür gesorgt hat, dass unsere Verwandtschaften auseinandergehen, und derjenige, der etwas gebracht hat, etwas Neues gebracht hat, also wie eine Bid'a gebracht hat, etwas, was keiner von uns vorher kannte, O Allah, vernichte ihn morgen bitte. Weil die Armeen sind einen Tag vorher aufeinander getroffen. Einen Tag vorher sind sie aufeinander getroffen. Und sie waren sich gegenüber und jede Armee wusste, erst am nächsten Tag geht der Kampf los. Entweder weil es schon spät nachmittags war oder weil es so üblich war, Allahu a'lam. Auf jeden Fall haben sie sich übereinander gegenüber gestanden und sie haben erst noch übernachtet und erst am nächsten Tag ging es los. Weil ihr wisst auch, wenn es dunkel ist, keiner kämpft. Weder die noch die. Und jeder nutzt die Zeit aus, um sich zu erholen, um nach Hause zu gehen und neue Taktiken aufzubauen. Auf jeden Fall, dieser Dua von Abu Jahl wurde erhört. Dieser Dua von Abu Jahl wurde erhört. Warum? Weil er sagte, einer von uns beiden soll bitte morgen sterben. Entweder ich oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht ist das ein Beweis, dass auch der Dua von einem Mushrik erhört werden kann. Das wissen wir, dass auch der Dua eines Mushriks erhört werden kann. Im Koran steht es in der Notlage. In der Notlage, wenn jemand in der Notlage ist, egal wer es ist, und er macht Dua zu Allah alleine, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Dua erhören. Was ist der, im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala spricht diesen Dua an. Und zwar, in Surat Al-Anfal, in Surat al-Anfal, Vers 19. In tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah sagte, wenn ihr nach einer Entscheidung sucht, so ist nunmehr die Entscheidung zu euch gekommen. Wa in tantahu fa huwa khairun lakum. Und wenn ihr aufhört, so ist es besser für euch. Wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Aber wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren wir auch zurück und eure Schar wird euch nichts nützen, auch wenn sie zahlreich sein sollte. War dreimal so viel, das nutzt euch nicht. Und wisset, dass Allah mit den Gläubigen ist. Das heißt also, wenn ihr hofft auf Eroberung und auf einen Sieg, Al-Fath, eine der Bedeutungen von Fath, ist ein Sieg. Wenn ihr hofft auf einen Sieg, so wird Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg bringen. Der ist schon da. Und ihr wisst, dass in der Schlacht von Badr etwas ganz Besonderes passiert ist, was in keiner anderen Schlacht jemals passiert ist. Als die Muslime dann angekommen waren, haben sie natürlich den Ort ausgekundschaftet. Und Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, er ist einer der Tabi'in, deswegen ist die Überlieferung Mursal, das heißt, da ist eine Lücke in dieser Überlieferung. Er hat uns überliefert, dass einer der Sahaba dem Propheten gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, es wäre besser, wenn du die Stelle änderst, an der du dich befindest, sodass die Qurayshiten nicht von dem Brunnen profitieren können, der an der Stelle so und so ist. Je nachdem, wie man sich aufstellt, können die anderen zu diesem bestimmten Brunnen, von dem er gesprochen hat, gelangen oder nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach dieser Überlieferung seinen Ratschlag angenommen. Und auch wenn diese Überlieferung Mursal ist, das heißt, es ist eine Form des Da'if Hadith, trotzdem gibt es viele Beweise, und das ist nur einer von vielen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotz seiner Stellung, und das ist das Interessante und Besondere, der Prophet alaihi wasallam, obwohl er der Gesandte Allahs ist und derjenige Mensch ist, der die religiösen Dinge am besten versteht und der auch von Krieg und Frieden Ahnung hat und derjenige Mensch, der am weisesten ist, trotzdem hat er, sallallahu alaihi wasallam, sich beraten lassen und hat den Ratschlag angenommen von einer anderen Person, die weniger bekannt ist und die weniger etwas zu sagen hat und so weiter und so fort. Al-Habbab ibn al-Munzir, radiallahu ta'ala an. Darum geht's. Tayyib. Es gibt sogar eine ganze Sura im Koran, die heißt Ashura. Das heißt die Beratung. Dass man sich gegenseitig berät. In einer authentischen Überlieferung hat Ali radiallahu ta'ala anhu uns beschrieben, wie die Muslime diese Nacht verbracht haben. Es war die 17. Nacht vom Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Das heißt, sie haben die Nacht verbracht und ihnen gegenüber in der Ferne war das Zeltlager oder war die Armee der Qurayshiten. Er sagte, لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ. Er sagte, am Tag von Badr hat jeder von uns geschlafen, in der Nacht vorher. Jeder von uns hat geschlafen, außer der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ihr könnt euch vorstellen, warum haben sie natürlich geschlafen? Sie haben geschlafen, liebe Geschwister, als eine Barmherzigkeit von Allah. Ich weiß nicht, wie selbstverständlich das ist, dass man gut in der Nacht schlafen kann, wenn man weiß, dass man am nächsten Morgen eine Schlacht vor sich hat, in der man vielleicht drauf geht. Vielleicht, wenn man das gewohnt ist, kann man gut schlafen, okay? Aber sicherlich ist das keine optimaler Schlaf. Aber das ist eine Rahma von Allah gewesen. Allah im Koran, in Surat al-Anfal, erzählte uns, dass er den Schlaf herabgesandt hat auf sie, damit sie eben schlafen können. Und damit sie eben ihre Kraft tanken und vorbereitet sind, mental und körperlich, auf den bevorstehenden Kampf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam brauchte das nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Nacht nicht geschlafen, sondern Ali radiallahu anhu sagte, kana yusalli, er hat gebetet. In dieser Nacht. Sogar in dieser Nacht. Ja. Also in dieser Nacht könnte man sich überlegen, was man sonst macht. Ja? Man könnte überlegen, dass man meinetwegen Abschied nimmt von Leuten, die man vielleicht nicht mehr sehen wird. Man kann zum Beispiel schon mal Briefe schreiben, Testamente hinterlassen, wo man sein Vermögen hat und so weiter und so fort. Ja? Weil man sehr wahrscheinlich draufgehen wird, wenn man nur 300 ist und das sind 1000. Also wahrscheinlich, man steht nicht groß, wenn man es jetzt mit menschlicher Verstand betrachtet. Ja? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Nacht im Gebet verbracht. Er hat in Richtung eines Baumes gebetet, weil man betet normalerweise in Richtung einer Sutra und nicht einfach in die freie Landschaft. Und da hat in Richtung eines Baumes gebetet und hat Dua gemacht, bis es morgens geworden ist. Und dann sagte Ali radiallahu anhu, thumma innahu asabana min al-layli tashun min matar. Und dann hat uns in der Nacht ein wenig Regen getroffen. Das ist auch eine der Barmherzigkeiten Allahs gewesen, über die wir inshallah beim nächsten Mal sprechen werden. Bleiben wir an dieser Stelle stehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Geduld, die ihr gehabt habt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.